Der Kinderbrunnen. Auf der Straße nach Altkirch zog eine garstige Alte zwei Schwestern aus dem Kinderbrunnen und machte sie zu ihren Dienerinnen. Die eine war nett und hässlich und die andere boshaft und hübsch. Wenn sie nur nicht wie ihre Mutter gewesen wäre, nämlich hart und bösartig. Aus diesem Grund aber war sie der Liebling der Mutter. Die andere Schwester musste die ganze Hausarbeit machen und bekam als Lohn nur Vorhaltungen und Schläge. Wenn ihre Arbeit beendet war, musste sie bis zum Umfallen noch Wolle spinnen. Eines Tages saß sie am Brunnenrand und spann. Da fiel ihr die Spule in den Brunnen. Die Kleine brach in Tränen aus. Die Alte kam herbeigelaufen, schrie sie an, schlug sie und stieß sie schließlich in den Brunnen mit dem Befehl, nicht ohne die Spule wieder heraufzukommen. Die Kleine jedoch fiel langsam und sanft auf den Grund des Brunnens und sah einen wundersamen Garten mit Blumen und Bäumen voller Obst. Als sie nach oben sah, flatterten hunderte rosige, dralle Säuglinge in den Zweigen. Mehrere näherten sich ihr, flochten ihr einen Blumenkranz und setzten ihn ihr auf den Kopf, wodurch er plötzlich schön wurde. Doch sie besann sich des Unglücks mit der Spule und begann zu weinen. Um sie zu trösten, neigten sich die Bäume ihr zu und legten ihr Früchte in die Schürze. Eine Dame nahm sie in ein Schloss mit und bot ihr an, entweder mit den Schlossherren oder mit den Tieren zu essen. Das Mädchen entschied sich für die Tiere. Nichtsdestotrotz setzte die Dame sie zu den Herren, die sie sehr freundlich empfingen. Sodann wurde sie in ein schönes Schlafgemach geführt. Als sie wieder aufwachte, erwartete die Dame sie mit der Spule und Geschenken. Sie bat sie, zwischen einer herrlichen Kutsche und einem alten Karren für die Heimfahrt zu wählen. Das Mädchen entschied sich für den Karren, aber die Dame führte sie in eine goldene, von zwei Schimmeln gezogene Kutsche. Als sie zu Hause ankam, erkannte die Alte nicht die gut gekleidete Person, die mit silbernen und goldenen Früchten in der Schürze von der Kutsche sprang. Schließlich aber erkannte sie ihre Tochter und wollte die Früchte an sich nehmen. Aber diese fielen ihr immer wieder aus den Händen. Sie gab es auf, und die Früchte kehrten in die Schürze des Mädchens zurück. Wütend stieß sie ihre Lieblingstochter in den Brunnen, damit auch sie ihr Schätze bringe. Aber das eitle Mädchen brachte weder Silber noch Gold zurück. Sie musste bei den Tieren essen und schlafen und kam ohne Geschenke in dem alten, wackligen Karren nach Hause.